Unterstatthalter Danforth Franz Schaff-Heitlin, Mary Warren Karen Hüttmann, Ezekiel Cheever Josef Offenbach, Francis Nurse Heinz Seiler, Rebecca Nurse Lotte Klein, Giles Corey Hermann Kneer, Frau Ann Putnam Anna Blask, Thomas Putman Helmut Peine, eine Frau Jo Wegener. Die Regie hatte Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1954.